Inkubator bei uns heißt in der Tat die ganze Hochschule. Also wir haben auch Räume und Infrastruktur, aber die spielen im ganzen Gründungsprozess der Uni Kassel eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Und als Inkubator betrachten wir aus unserer Sicht wirklich die ganze Hochschule. Es ist völlig klar, dass eine Hochschule eigentlich einen anderen Auftrag hat, aber eine Hochschule ist eben auch ein Ort, wo sehr viele Menschen zusammenkommen, aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammenkommen. Wir haben in Kassel 22.000 Studierende, 1.500 Doktoranden, wo eigentlich in diesem Ort sehr viel passiert. Und das ist für uns halt eben quasi auch schon der erste Aspekt von dieser Inkubatorfunktion, nämlich ich nenne es mal das Spiel mit den Ideen. Also eine Sache, wo wir versuchen, die eigentlich eher zu motivieren, wir hoffen aber, dass es eigentlich auch so ein bisschen intrinsisch motiviert von selbst passiert, ist, dass ganz viele Ideen kommuniziert werden, unternehmerische Ideen, was kann man machen, was kann man tun. Wir haben einen Ideenwettbewerb, wir bieten an Ideenwerkstätten, wo solche Ideen entstehen können. Diese Ideenwerkstätten machen wir zum Beispiel hier zusammen mit der School of Design Thinking, heißt sie in Potsdam, genau. Also erstmal sozusagen so eine Basis zu schaffen in diesem Ort, dieses Spiel mit den Ideen. Das Zweite, was Inkubator ist für uns an der Uni Kassel, ist die Übersetzung dieser anfangs entstandenen Ideen. Diese Ideen sind größtenteils aus dem Wissenschaftsbetrieb entstanden, aus einer Wissenschaftslogik entstanden. Die Wissenschaft fragt nach der Wahrheit, sie fragt weniger nach den Kunden. Und das ist so ein bisschen unser Kerngeschäft vom Inkubator-Team, dass wir versuchen, diese Ideen weiterzuentwickeln, sodass ein erstes rudimentäres Businessplan-Konzept steht. Eigentlich ist es eher ein Ideenpapier. Und das Dritte, was dann sehr, sehr wichtig ist, ist, dass diese Ideen und die gleich am Anfang entstehen, schon eigentlich von Anfang an mit der unternehmerischen Praxis in Verbindung kommen. Wir haben bei uns in Kassel, das nennt sich Unternehmerrat, das sind 22 Unternehmen aus der Region, von denen über die Hälfte selber aus der Uni Kassel ein Unternehmen gegründet haben. Es ist nicht die Beraterebene dabei, sondern das sind wirklich halt Unternehmer, es sind Softwarehäuser, dezentrale Energietechnik, Kultur, Sozialbereich, die quasi sozusagen dann mit den Gründern in Kontakt zusammengebracht werden und die eine große Lust dazu haben, mit diesen Gründern zusammenzuarbeiten, weil sie damit auch mit diesen neuen und frischen Ideen zusammenkommen. Und umgekehrt für die Gründer bietet dieser Unternehmerrat einmal ein sehr authentisches und sehr hilfreiches Unterstützungsangebot, was sich aber auch sehr stark im informellen Raum abspielt. Und das sind eigentlich sozusagen die drei Aspekte, wo wir sagen, die Uni Kassel ist ein Inkubator. Das Ziel von Hubraum ist wirklich, mit der Startup-Szene zusammenzuarbeiten, Partnerschaften einzugehen, um gemeinsam eben vertrieblich aktiv zu werden, um aber eben auch früh innovative Teams, gute Teams zu finden, in die wir dann investieren können, um gegebenenfalls deren Produkte dann in unser Portfolio aufzunehmen. Wir machen auch Investments im Sinne von wirklich, dass wir auch Finanzinvestments machen. Und wir machen auch Investments, um gegebenenfalls Firmen dann auch zu übernehmen. Wir haben eben diese zwei Initiativen. Das eine ist der Inkubator. Das heißt, da investieren wir in einer sehr, sehr frühen Phase in Unternehmen, geben denen Geld, was 9 bis 12 Monate hält, damit die ihre Idee umsetzen können. Das heißt, sie können ein Produkt bauen, die können das Produkt launchen. Das ist also sozusagen, wenn wir davon reden, ein relativ klassisches Inkubationsmodell. Dann haben wir noch das sogenannte Accelerator-Programm. Das geht jetzt am 19. November an den Start. Das ist auf der Zeitachse eigentlich vorgelagert. Das heißt, wir sehen, dass es sehr viele Ideen gibt, sehr viele Gründer, die aber eben noch offene Fragen haben. Das heißt, denen fehlt vielleicht noch ein Teammitglied, die haben noch Fragen beim Geschäftsmodell, um letzten Endes die Lücke zu schließen bis zu dem Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich eigentlich alles, um gründen zu können. Und dafür ist dieses Programm ins Leben gerufen worden. Das fängt jetzt am 19. November an. Das findet im Beta-Haus in Berlin statt. Das ist 8-Wochen-Programm, wo wir fast täglich sogenannte Instructor haben, die wirklich selber aus der Gründungsszene kommen und Teaching-Sessions machen, also alle gründungsrelevanten Themen teachen. Dann haben wir unsere Mentoren, die auch Teil unseres Inkubationsnetzwerkes sind, die vor Ort sind und für Face-to-Face-Feedback-Sessions vor Ort sind. Wir haben jede Woche Networking-Veranstaltungen, um wirklich die Gründer, die in das Programm gehen, zu vernetzen mit der Startup-Szene. Und wir haben jede Woche am Ende der Woche eine Pitching-Session, wo die Gründer wirklich ihre Fortschritte zeigen, präsentieren, die sie gemacht haben, um wirklich irgendwie zu sehen, was eigentlich alles in dieser Woche passiert. Warum machen wir das? Auch das ist eigentlich eine Aktivität von uns, um wirklich noch früheren Zugang zu potenziellen Teams zu finden, um idealerweise da sozusagen auch Teams zu scouten, die dann in den Inkubator übergehen können. Es ist das Team, was im Accelerator-Programm ist, geht keine Verpflichtung ein. Das heißt, wir sponsern die Teams, die in das Programm gehen. Die müssen sich bei uns bewerben. Wenn die uns überzeugt haben, kommen die ins Programm. Wir beobachten die 8 Wochen, die lernen uns 8 Wochen kennen. Und wenn wir nach den 8 Wochen der Meinung sind, dass wir gut zusammenpassen und dass wir auch strategisch zusammenarbeiten sollen, dann machen wir ein Inkubationsangebot. Genau, und dann fängt gleich die Inkubationsphase an, die wir beschrieben haben. Das heißt, wir wollen näher an der Startup-Szene sein, wir wollen lernen, wir wollen innovativer werden, schneller sein. Und das sind die Aktivitäten, die wir dazu tun. Im Prinzip bieten wir Arbeitsplätze an für auf der einen Seite für Selbstständige, für Startups, kooperieren dann auch mit großen Firmen wie Otto, helfen denen dabei, ein bisschen innovativer zu werden. Und wir vereinen sozusagen bei uns im Beta-Haus diese drei Gruppen und gucken, dass die irgendwie voneinander profitieren können. Bieten auch Workshops an, so Steuerworkshops, also wie mache ich mich selbstständig, was muss auf eine Rechnung drauf. Und genau, was es eigentlich ist, ist so eine Plattform, wo Leute netzwerken können, sich kennenlernen können. Es passiert sehr häufig, dass zwei Gründer oder zwei Selbstständige sagen, ja, wir passen irgendwie gut zusammen, wir haben eine gemeinsame Idee, lass uns doch was gründen. Und dann starten die halt ihr Unternehmen bei uns und wachsen bei uns. Und wir supporten die darin mit Workshops, mit Connections irgendwie zu spannenden Leuten. Ich glaube, Unternehmungen, die jetzt einen sozialen Nutzen verfolgen, die haben wahrscheinlich noch größere Probleme, gerade am Anfang ihr Produkt, ihren Service oder auch ihr Businessmodell am Markt zu platzieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass dort eben ja, noch Unterstützung noch viel nötiger ist. Und Norbert, da kannst du sicher einiges sagen. Wie sieht denn bei euch insgesamt so ein Blumenstrauß an Unterstützung aus? Und vielleicht auch die gleiche Frage wieder wie bei den anderen auch. Wie kann man sowas überhaupt finanzieren? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir gehen erstmal von der Grundannahme aus, dass alle technologischen Innovationen, die man braucht, um die Welt zukunftsfähig zu machen, längst erfunden sind. Das, was wir brauchen, sind soziale Innovationen. Und unter diesem Motto haben wir uns vor ungefähr einem Jahr entschieden, ein Lab aufzubauen für soziale Innovationen, zur Förderung von sozialen Innovationen in Berlin, und haben jetzt hier vor circa einem Jahr damit begonnen. Wir brauchen das, glaube ich, im Unterschied zu sonstigen sozialen oder Start-up-Szene deshalb, weil es weder in Deutschland eine Kultur der Beratungsförderung für soziale Projekte und soziale Innovationen gibt. Es hat sich auch nicht ausgeprägt, weil die gesamte Beratungskompetenz, die sich in Deutschland entwickelt hat, hat sich auf das Themenfeld private Organisationen konzentriert. Und private Organisationen ticken komplett anders als soziale Organisationen, folgen anderen Logiken, werden anders geführt, andere Formen von Leadership, andere Formen von Finanzierung. Und dort gibt es relativ wenig Kompetenzen. Insofern haben auch Unternehmen, die soziale Zielsetzungen verfolgen, so gut wie keine Beratungsunterstützung. Das geht aber weiter, es fehlt nicht nur an Kompetenz, sondern es geht weiter, dass man, wenn man in Deutschland ein soziales Unternehmen gründen will, im Unterschied zu einem privatwirtschaftlichen Unternehmen auch gar keine Gründungsförderung bekommt, nur gar nicht erhalten kann, weil in Deutschland die gesamte Gründungsförderung auf gewerbliche Unternehmen ausgerichtet sind. Das heißt, man muss gewinnorientiert sein, um Gründungsförderung zu bekommen. Das ist ein absolutes Defizit. Und diesem Defizit stellen wir uns einfach, indem wir gesagt haben, wir bieten solchen Unternehmen, die ganz klar auf Sozialunternehmertum ausgerichtet sind, bieten wir Unterstützung an. Wir bieten ihnen, also wenn man sich vorstellt, wie sieht eigentlich ein Inkubator aus, die sehen wahrscheinlich alle relativ ähnlich aus. Bei uns ist es so, dass er 700 Quadratmeter groß ist, und diesen 700 Quadratmetern bieten wir 45 Arbeitsplätze an. Das ist relativ komfortabel, das ist viel Platz für 45 Leute, die dort arbeiten. Da gibt es Community-Räume, wo man sich zusammentreffen kann, wo man Workshops machen kann, Seminare machen kann. Es gibt die technische Infrastruktur, Zugänge zum Internet, alles das, was alle anderen auch anbieten. Also sieht so ein Raum aus. Wir bieten also diese Coworking-Spaces an für 45 Leute, und zwar nur für solche, die sozialunternehmerische Zielsetzungen verfolgen. Also ein ganz klares Cluster, was wir verfolgen. Wir bieten diese Arbeitsplätze kostenfrei an, bis zu einer Dauer von 8 Monaten, wobei es so ähnlich wie bei Ihnen im Hubraum halt regelmäßige Abgleiche gibt, ob die ihre Zielsetzungen verfolgen, ob diese Projekte dann auch umsetzungsfähig sind und realisierungsfähig sind. Wir bieten, begleiten dazu zu diesen kostenfreien Arbeitsplätzen Coaching, Beratung, Qualifizierung und eine aktive Vernetzung mit Stiftungen, mit Social Venture Fonds, mit öffentlichen Geldgebern an oder mit Business Angels an, um dort halt eben auch die Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, die für Sozialunternehmer auch sehr, sehr viel schwieriger sind, weil wenn sie zu einer Bank gehen und sagen, ich habe da eine super tolle Social Business Idee, ich will aber keinen Gewinn machen, kriegen sie auch keinen Kredit. Das ist vollkommen logisch, weil wie soll der denn zurückbezahlt werden aus der Logik der Bank? Außerdem kann eine Bank das gar nicht beurteilen, ob ein Social Business überhaupt kreditfähig ist. Also auch dort haben sie Schwierigkeiten, also muss man auch nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten Ausschau halten. Das heißt, wir bieten einen kompletten Service an. Finanziert wird das bei uns durch auch wiederum durch ein typisches Social Entrepreneurship Handeln, dass wir verschiedene Finanzierungspartner zusammenführen, die uns dabei unterstützen. Das sind einerseits öffentliche Finanzmittelgeber, nämlich Bundesministerien, das ist SAP, also ein großes Technologieunternehmen, was uns als CSR-Maßnahme finanziert. Dann ihr Konkurrent Telefonica, die uns finanzieren, um halt eben das möglichst zu machen. Also verschiedene Finanzierungsquellen, die wir anzapfen, um halt eben diese Leistung für soziale Unternehmer möglich zu machen. Mein Laden heißt Modulor Projekt. Mein Name ist Andreas Krüger. Die letzten 7 Jahre habe ich für die eigentliche Muttergesellschaft Modulor einen städtischen Raum entwickelt, hier in Berlin, einen vormals quasi verlassenen Platz, das gibt es hier in Berlin oder gab es eine ganze Zeit lang schon ganz gerne, der Moritzplatz, Übergang Kreuzberg-Mitte, Heinrich-Heine-Straße, sehr, sehr zentral gelegen, aber 62 Jahre eben vergessen. Modulor, nur ganz kurz, ist ein Händler für Spezialmaterialien für professionelle Kreative. Es hört sich jetzt sehr kleinteilig an wie Basteln, aber es gibt weltweit 70.000 Stammkunden und da arbeiten fast 150 Leute. Und dieses Geschäft versorgt die Marktteilnehmer aus dem Bereich Kreativität, die häufig auch sehr schwer haben, ihr Lebensunterhalt zu bestreiten. Es wird ja häufig von prekären Einkommensverhältnissen in dieser Kreativbranche gesprochen. Wir haben uns vor dem Hintergrund eines neu zu entwickelnden Standortes, eines Umzugs, gedacht, woran muss man denken, was muss man über einen städtischen Teilraum legen, damit man Anreize schafft, und zwar in den Prozessen, in denen man sich befindet. Das heißt, wenn man bei uns als Produktdesigner Material sucht und findet, braucht man anschließend immer noch Fachunterstützung bei Maschinen, bei Werkstätten, dann bei der rechtlichen Absicherung von Entwürfen, von der Eigenversorgung, die man mal essen muss und trinken muss und andere Dinge im unmittelbaren Umfeld braucht. Und was immer unterschätzt wird, und da widerspreche ich Ihnen ganz gerne, weil ein Inkubator, hängen wir es nicht so, man braucht einen zentrierten Raum, wo sich Menschen begegnen können, auch informell und zufällig. Das haben wir erlebt. Ganz kurz, wir haben den Platz vor 5 Jahren entdeckt, wenn man so will, ehemalige Klavierfabrik vom Land erworben, 20.000 Quadratmeter und da war gar nichts. Das heißt, wir haben nicht nur Läden dort angesiedelt, sondern wir haben auch den Prozess von Kreativen uns angeschaut. Wir haben kleine Werkstätten, Entwurfsbüros, einen Kindergarten auf dem Dach, ein Integrationsprojekt für die Jugendlichen des städtischen Raumes, damit die sozusagen nicht sagen, das ist ein UFO, wo man nicht rein kann, sondern es ist sozusagen gesellschaftlich prozessual gedacht. Und dann haben wir den Fokus ein bisschen aufgezogen, haben gesagt, welche Art Biotop brauchen Menschen, die aufgeweckt sind und die sich im Grunde versuchen wollen in geschäftlichen Zusammenhängen. Und wir haben dann dem Beta-Haus, dem Ur-Beta-Haus, den Mietvertrag vermittelt, auch mit der Orko GSG. Wir haben Etsy aus New York, das ist ein weltweit tätiges Portal für Selbstgemachtes, wenn man so will, aus New York, auf die andere Platzecke geholt. Und wir haben vom Land Berlin als Unternehmen ein Brachgrundstück gemietet, was wir dann an die Betreiber der Prinzessinnengärten weitergegeben haben, um den städtischen Raum zu verdichten und angenehm zu gestalten. Das heißt, an jeder der Platzecken, wo vorher kein Mensch war, werden jetzt Orte der Begegnung entstehen dort. Und die Prozesse greifen tatsächlich um den Platz herum ineinander über. Es sind dort 2500 Arbeitsplätze bewahrt oder worden oder neu entstanden. Es ist von einem 70-prozentigen Leerstand dort auf dieser städtischen Ecke, ist es quasi voll vermietet und es gilt als einer der städtischen Räume, wo man gucken kann, wenn man eine Umgebung schafft, die anregend ist, die informellen Zugang zu auch Arbeitsmitteln ermöglicht, dass ganz viele Gründungen dort stattfinden. Man muss sich vorstellen, dass ein Haus, das vorher leer war, jetzt von 220 Kleinst- und Mittelunternehmen plötzlich belegt sind. Das eine ist das Beta-Haus, glaube ich, in Berlin, das sind 180, 200 Nutzer, Aquaquare, Diagonal sind auch 220. Man muss sich vorstellen, vor 4 Jahren war das leer, da war gar nichts. Und das Interessante ist eben, wo wir uns sehen, und deswegen kurz zum Schluss nochmal, wir sind jetzt Jochen Sandig vom Radialsystem, wir sind im Koordinationsteam auch für dieses Kater-Holzig-Holzmarkt-Projekt, was jetzt an der Spree den Zuschlag bekommen hat. Dort wird ein großes Gründerzentrum in Kombination mit Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten entstehen. Aus Marin County, San Francisco kommt Tech Shop nach Berlin und wird dort auf 2000 Quadratmeter Angebote haben. Das heißt, man kann Werkstätten nutzen, man muss also nicht Werkstätten selber haben oder selber alles sozusagen vorhalten an technischen Gerätschaften, sondern man kann das dort buchen und sich schulen lassen. Das ist auch interessant, also die Arbeitsmittel wieder in die Hände der Werktätigen, wenn man es ein bisschen über... man muss sozusagen ermöglichen, eine Plattform, wo Leute tätig werden können. Und wir machen jetzt an 4 Stellen in der Stadt, machen wir ähnliche Konzepte, Blumengroßmarkt, Jüdisches Museum ist noch ein riesiges Areal, dann eben an der Spree. Und interessant ist, dass eben auch andere Städte jetzt nach Berlin kommen und diese Art Raumschaffung, die inhaltlich geprägt ist und die in Prozessen denkt, auch haben will. Wie Amsterdam, die ganzen ehemaligen Kasernenkonversionsflächen zwischen Heidelberg und Mannheim, 500 Hektar. Also es ist ganz viel Bewegung in dieser Raumfrage.